Am Tag danach sind die Kandidaten wieder unterwegs und beide sehen sich als Gewinner. Donald Trump sagte am Abend in Florida: Almost every single poll had us winning the debate against crooked Hillary Clinton. Sie hatten fast jede Umfrage gewonnen gegen die betrügerische Hillary Clinton. Das stimmt nur, wenn man sich Online-Umfragen anschaut, bei denen jeder so oft abstimmen kann, wie er will. Das ist nicht repräsentativ. Andere Umfragen, Zuschauerbefragungen und viele Experten sahen dagegen Clinton vorn. Entsprechend gelöst war sie in North Carolina. Did anybody see that debate last night? Hat jemand die Debatte gesehen? Clinton war es gelungen, Donald Trump immer wieder anzugreifen, weil er seine Steuererklärung nicht vorlegt, weil er sich abfällig über Frauen geäußert hat. Trump dagegen versäumte es, Clinton härter zu attackieren, zum Beispiel wegen ihres privaten E-Mail-Servers, den sie als Außenministerin genutzt hatte. Clintons Unterstützer nutzten die Chance, gleich weiter Stimmung zu machen. Oberster Wahlkämpfer war Präsident Obama, der in einem Radiointerview wieder einmal Clintons Fähigkeiten lobte und dann abfällig sagte: Ich würde sagen, der andere Typ hat weder die Vorbereitung noch das Temperament oder die Werte, allen eine Chance zu geben, was unser Land voranbringt. Trump ist nicht geeignet, Präsident zu sein, das bleibt der wichtigste Wahlkampfschlager der Clinton-Kampagne. David Plouf organisierte Wahlkämpfe für Barack Obama, jetzt ist er Clinton-Unterstützer. Er sagte in der PBS NewsHour: Ich kann so jemanden nicht ergründen mit diesem Temperament und Entscheidungen, die wir gesehen haben. Es gab noch nie einen Kandidaten einer großen Partei, der so substanzlos war, verwirrt. Mitt Romney, John McCain, John Kerry, Al Gore, das waren seriöse Leute. Das ist ein Unterschied in diesem Rennen. Die Republikaner setzten dagegen weiter auf den Verdruss, den viele Wähler mit dem Politikbetrieb in Washington haben. Parteivertreter Sean Spicer: Wer einen Kandidaten will, der Wandel nach Washington bringt, dem hat Donald Trump gezeigt, er ist sein Kandidat. Wer mehr vom Gleichen will, Hillary Clinton ist seit über 30 Jahren in Washington, sie liefert mehr vom Gleichen. Am Tag nach der Debatte interessierte viele noch eine ganz andere Frage: Was war mit Donald Trump los? Er schniefte laut hörbar. Im Internet waren die wildesten Theorien zu lesen, von Erkältung bis Kokain. Trump erklärte den Moderatoren bei Fox News: Das Mikrofon war schlecht, aber es war gut genug, um Atmung aufzunehmen. Ich habe keine Allergie, keine Erkältung. Hillary Clinton sagte dazu: Wer das Mikrofon beschuldigen müsse, der habe keinen erfolgreichen Abend gehabt.